Erster dann führte der Geist Jesus in die Wüste. Dort wollte der Teufel ihn versuchen. Zweiter Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte. Danach bekam er Hunger. Dritter der Versucher kam zu Jesus. Er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, sag, dass diese Steine Brot werden. Vierter Jesus antwortete, es steht geschrieben, Menschen leben nicht nur von Brot. Sie leben auch von jedem Wort, das Gott sagt. Fünfter danach nahm der Teufel Jesus mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels. Sechster der Teufel sagte, wenn du Gottes Sohn bist, spring hinunter. Es steht geschrieben, Gott gibt seinen Engeln Befehl wegen dir. Sie werden dich halten. Dein Fuß wird keinen Stein berühren. Siebter Jesus sagte zu ihm, es steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht auf die Probe stellen. Achter noch einmal nahm der Teufel Jesus mit. Sie gingen auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte Jesus alle Länder der Welt und ihren Reichtum. Neunter der Teufel sagte, ich gebe dir das alles. Aber du musst dich vor mir verneigen und mich anbeten. Zehnter Jesus sagte zu ihm, geh weg, Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinem Herrn, dienen. Du sollst nur ihn anbeten. Elfter danach ließ der Teufel Jesus in Ruhe. Engel kamen und dienten Jesus. Zwölfter Jesus hörte, dass Johannes festgenommen wurde. Dann ging er nach Galiläa. Dreizehnter er ging weg von Nazara. Er zog nach Kapernaum. Diese Stadt liegt am See im Land von Sebulon und Naphtali. 14. So wurde wahr, was der Prophet Jesaja gesagt hatte. 15. Das Land Sebulon und das Land Naphtali liegen am Meer. Auch das Land auf der anderen Seite des Jordan. Das ist Galiläa, wo auch andere Völker leben. 16. Die Menschen dort leben im Dunkeln. Sie sahen ein großes Licht. Die Menschen im Land des Todes und der Dunkelheit. Ein Licht kam zu ihnen. 17. Von da an begann Jesus zu predigen. Er sagte, ändert euer Leben. Denn das Reich Gottes ist nahe. 18. Jesus ging am See von Galiläa entlang. Er sah zwei Brüder. Das waren Simon, den man Petrus nannte, und sein Bruder Andreas. Sie warfen ein Netz in den See, denn sie waren Fischer. 19. Jesus sagte zu ihnen, folgt mir. Ich werde euch zu Fischern von Menschen machen. 20. Sie ließen sofort ihre Netze liegen. Und sie folgten Jesus. 21. Jesus ging weiter. Er sah zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes. Sie waren die Söhne von Zebedeus. Sie saßen mit ihrem Vater im Schiff und reparierten ihre Netze. Jesus rief sie. 22. Sie verließen sofort das Schiff und ihren Vater. Und sie folgten Jesus. 23. Jesus reiste durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Gotteshäusern. Er erzählte die gute Nachricht von Gottes Reich. Er heilte alle Krankheiten und Schwächen der Menschen. 24. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Die Menschen brachten alle Kranken zu ihm. Das waren Menschen mit vielen Krankheiten und Schmerzen. Auch Menschen mit Dämonen, Epilepsie und gelähmte Menschen. Jesus heilte sie alle. 25. Viele Menschen folgten Jesus. Sie kamen aus Galiläa und Dekapolis. Auch aus Jerusalem, Judäa und dem Land auf der anderen Seite des Jordan.